Wo früher schier endlose Weite herrschte, wird die neue Welt des Mesolithikums kleinräumig und begrenzt. Umso mehr, weil an die Stelle der offenen Landschaft ein immer dichterer Wald tritt. Erst Birken, Kiefern, an feuchten Standorten Weiden, Pappeln und die Hasel. Bald auch wärmeliebende Arten wie Eichen, Erlen, Eschen und Ulmen. Sie bilden einen Urwald, wie es ihn danach in Mitteleuropa nie mehr geben sollte. Umstritten ist in der Forschung, wie es im niederschlagsarmen Mittelelbe-Saale-Gebiet aussah. Vieles spricht dafür, dass mancherorts steppenartige Flächen erhalten blieben. Ohnehin spricht die weite Verbreitung der Haselnuss, ein typisches Gehölz der Waldränder, dafür, dass es noch offene Landschaften gab. Mitunter halfen die Menschen mit Brandrodungen nach, nicht zuletzt, um für Pflanzenfresser attraktive Bedingungen zu schaffen, die dort leichter zu erlegen waren. Der Wald bringt eine neue Tierwelt mit sich. Die großen Herden verschwinden, ebenso die Höhlenlöwen der Eiszeit. Das Pferd findet kaum mehr seinen Platz. Manchen Arten wie Wiesenten gelingt es sich anzupassen. Vor allem aber wird das Mesolithikum zum Zeitalter der Rothirsche, Rehe, Auerochsen und Wildschweine, der Braunbären und Elche, von Biber, Dachs und Rotfuchs, Wolf und Luchs. All das zwingt die Menschen zu dramatischen Anpassungen. Sie können nun nicht mehr dem Wild in großen Herden durch die offene Landschaft folgen. Sie müssen sich mit Waldbewohnern arrangieren, die in kleineren Gruppen relativ standorttreu leben. Das verändert die Waffentechnik. In den Jahrtausenden der offenen, eiszeitlichen Steppen war die Speerschleuder die Waffe der Wahl. Nun bricht die Zeit von Pfeil und Bogen an. Im Wald ist eine gerade Flugbahn gefragt, damit der Pfeil nicht im Geäst hängen bleibt oder Blätterrascheln die Tiere aufschreckt. Um die Präzision zu gewährleisten, kommt es darauf an, möglichst gleichartige Pfeile in Gewicht und Design herzustellen. Die Pfeilspitzen werden immer kleiner und feiner. Mikrolithen, winzige Feuersteinmesser, mit denen Pfeile bewehrt wurden, sind eine typische Innovation des Mesolithikums. Wir sind ihnen bereits im Grab der Schamanin begegnet.